für Baden-Württemberg, Rheinland-Pfalz, Südhessen und das Elsass. Wechselhaft mit Schauern, die in Schnee übergehen. Höchsttemperaturen nur noch 2 Grad. Teilweise böiger Wind. Weitere Aussichten? Es bleibt winterlich kalt. Mannheim, in der alten Hauptfeuerwache. Das Programm 19. Februar Karin and the Soul Train Breezers, 20. Februar Ska und Reggae Party mit Gobo Gobo, The Fritz und DJ. 21. Februar Pappnas weg und trotzdem lachen. 22. Februar Jazz Fasching, 23. Februar Rock'n'Roll mit Just for Fun. Mit freundlicher Unterstützung von Neues Fruchtsäfte von Natur aus Klasse. Möbel Gilb, der Einrichtungsriese in der Südpfalz, zweimal in Herzheim bei Landau. Und nun auf nach Mannheim, in die alte Hauptfeuerwache vom 19. bis 23. Februar, immer ab 20 Uhr. Mitarbeiter von Radio Ladies First sucht Wohnung in Hügelsheim. Rufnummer 07229 30 77 00. Crunchip, crunchige Crunchips Cruncher. Versuchen Sie's. Crunchig knusprige Crunchips Cruncher crunchen. Crunchig knusprige Crunchips. Gewinnen Sie tolle Preise für die tollen Tage im Gesamtwert von 75.000 Mark. Teilnahmekarte im Handel oder Balzen Pikanterie anrufen. 030 1989. Crunchips. Crunch mit. Deine Wohnung, die gefällt dir nicht mehr. Schöner wohnen ist doch nicht so schwer. Neue Möbel bringen neues Leben in dein Haus. Komm vorbei, schau mal rein, fühl dich wohl. Möbel Rivo. Rivo Achern, das Möbelhaus mit den super günstigen Preisen. Bernie verkauft seinen fahrbaren Untersatz. Rufnummer 07229 30 77 00. Die Megadisco in Kandel mit Special und Power Music und dem Tanzlokal mit Livebands für die reifere Jugend. Accra, die Disco in Kandel. Zu Nebenwirkungen fragen Sie den Türsteher oder lesen Sie die Chipsbeilage. Radio Ladies First und die DAK präsentieren die Aktion Stargas, Stars gegen Alkohol am Steuer. Hi, this is Richard Marx. You know, it's okay to rock and roll, but just let someone else do the driving. Please don't drink and drive and don't drive with someone else who's been drinking. Thank you. Das war Richard Marx für Stargas. Das sind Stars gegen Alkohol am Steuer. Er sagt, don't drink and drive. Jetzt müsst ihr entscheiden, bleibt heute Abend das Bier oder der Wagen stehen. Stargas, eine Aktion mit gesundem Menschenverstand. Mehr dazu bei der DAK und bei uns im Sender. Radio Lady. Wir suchen erfahrene Telefonmarketing-Mitarbeiter auf nebenberuflicher Basis. Sie sollten Erfahrung im Telefonverkauf haben und sich den Erfolg zutrauen. Rufen Sie an 07229 30 77 00. 07229 30 77 00. Radio Ladies First aus Baden-Baden. Und 4 Minuten. Heute Radio Ladies First und Johnny 2000 in der Stadionhalle in Rottweil. Und ich sage nur Hallo Nachtschwärme. Wie gesagt, ich befinde mich in der Stadionhalle in Rottweil. Und alle, die Richtung Stadionhalle fahren, einfach die Ausweisung Sportanlagen folgen. Und dann kommt ihr genau hierher. Richtig! Disco Radio Action! Disco Radio Action! Stadionhalle, Radio Ladies von Charlie 2000, 20:10 Uhr. Ihr habt ja schon eine gute Kulisse hier in der Halle, ich sehe schon da. Eieieiei. Ich schlage vor, jetzt einfach mal ein bisschen zu Gehör. Ich rufe Hallo Nachtschwärme, ihr macht euch bemerkbar, dass sie es draußen hören. Hallo Nachtschwärme! Yeah. Das war noch ein bisschen Goldraum, das wird noch ein bisschen besser, da bin ich mir ganz sicher. So, Platz da für die Tanzfläche. Project. 2015 aus der Stadt und allen Radweil. Heute haben wir ja Deutsche Welle Party, das kommt noch jede Menge nachher natürlich. Und als Starkast Peter Schilling, klar. We'll be right back.

Ich grüße alle, die hier drin sind und die auf dem Weg zur Stadionhalle sind, hier in Rottweil. Rottweil. All that she wants is another baby. All that she 20.29 Uhr. Oh yeah, rhythm of the dancer. Rhythm, you can feel it, you can feel it. Rhythm. Bam, bam. Hallo, hallo Nacho, wir sind immer noch hier, sozusagen im Vorprogramm. So, jetzt ist los, jetzt mal live, hey. Hier ist die Stadionhalle in Radweil. Schwimmer im Refrain, it's my life, alle hier. Radio haben. Hier ist live aus der Stadionhalle in Rottweil Radio Ladies und Charlie 2000. Wir sind eigentlich noch im Vorprogramm. Wir haben eine Deutsche Welle Party heute. Jede Menge Deutsche Welle kommt natürlich noch. Und als Stargast kommt Peter Schilling. Ja, wir kennen ihn ja alle. Gestern war er ja in der ARD in der Abendschau. So, Dankeschön und Alban. So, das ist auch Deutsche Welle. Jeden Abend knipst der Mann im Mond sein Licht an, damit man auf der Erde auch was sieht. Was man, wenn er es nicht anknipst, nicht kann, doch dann sehe er auch nicht, was hier so geschieht. Und oft guckt der Mann herunter zu uns beiden, denn du interessierst ihn wirklich sehr. Und dann sieht er, wenn wir schmusen oder streiten, wenn's ganz schlimm kommt, dann steigst du in dein Raumschiff und es fliegt zum Mann im Mond, der endlich, was er schon so lang will, kriegt. Manchmal wird der Mann im Mond für seinen treuen Dienst belohnt. Und wenn du ihn ganz lieb anschaust, dann holt er die Laterne raus. Die Laterne. Things 45. Hallo Nachtschwimmer draußen im Radioland. Wir sind hier in der Stadionhalle in Rottweil. Und hier wird es langsam heiß. Da klatschen schon die Hände. Haben wir schon eine Polonaise gehabt. Und jetzt kommt Charlie Spitzhansung. From Bombay to Bangalore, all the Hindus know the score. If you wanna live some more, if you do not take the vow, you can eat the sacred cow. You'll get karma anyhow. Hare, hare, hare. Bow down, mister. Hare Rama, Hare Krishna. Bow down, mister. We say Rama. Und jetzt alles mitmachen. Hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey. Do the right thing with your hands. Lay down on the knees and sins. Whatever else your faith demands. Hare, hare, hare. From Bombay to Rajasthan. Nitai go. Hare Sham, Hare Krishna, Hare Ram. Hare, Hare, Hare, Hare, Hare. Bow down, mister. Hare Rama, Hare Krishna. Bow down, mister. We say Hare Sham. Bow down, mister. Hare Rama, Hare Krishna. Bow down, mister. We say Hare Sham. Kashmir, they put Kunkun in their hair. At the westerners they stare. Hare, hare, hare. Gain a tea lock on your brow. Open like a lotus flower. It's time to check your karma. Yes, I'm all. Hare, hare, hare. Bow down, mister. Hare Rama, Hare Krishna. Bow down, mister. We say Radisham. Super! Toll! Um 20:50 Uhr wird einer getrunken! Jawohl! Und jetzt bitte schön, hey! Ein Prosit, ein Prosit, gemütlich. Und das Ganze? Let's go. Hier ist die 100,4, nämlich Radio Ladies First. Radio Ladies First. Ladies First. Bye.

anderen die Arbeit gut gepackt. Und jetzt singen sie zusammen im Arbeitstakt. Tap, tap, tap, tap, tap, tap, tap. Ja, jetzt wird wieder in die Hände gespuckt. Wir steigern das Bruttosozialprodukt. Ja, ja, ja, jetzt wird wieder in die Hände gespuckt. Ja, Bruttosozialprodukt, jetzt wird in die Hände gespuckt. Ja, ja, ja, ja, jetzt wird wieder in die Hände. Wir haben 21:30 Uhr zeitlich. Hallo Nachschwimmer draußen im Radioland. Ja, ja, jetzt. Wir sind hier in der Stadionhalle in Rottweil am Neckar. Und das geht bis heute Nacht um 2 Uhr noch. Jawohl! Und das ist eigentlich auch Deutsche Welle. Hier sind sie, die Ärzte. Schwimmer. Warum? fürchterlich. Ich werde die Herzen aller Mädchen brechen, wenn ich ein Star in der Zeitung steh. Und dann tut es dir leid, doch dann ist es zu spät. Eines Tages werd ich mich rächen. Ich werd die Herzen aller Mädchen brechen. Dann bin ich ein Star und du läufst hinter mir her. Dankeschön. 21:09 Uhr. Hallo Nachtschwimmer. Übrigens morgen ab 11 Uhr ist Johnny 2000 in Speichingen auf dem Marktplatz. Da machen wir ein riesengroßes Halligalli. So was hat Speichingen selten mal was gehört. Okay. Das ist eine bayerische Band, die Spider Murphy Gang. Deutsche Welle Spezial. Müssen raus, damit in dieser schönen Stadt das Laster keine Chance hat. Doch jeder ist gut informiert, weil Rosi täglich inseriert. Und wenn dich deine Frau nicht liebt, wie gut das ist, die Rosi gibt. Und draußen vor der großen Stadt stehen die Nutzen, sind die Füße platt. Skandal, Skandal, im Sperrbezirk, Skandal, Skandal. So, sing den Song nach Schwimmer. Ein paar Hits. Hallo Nachtschwimmer! Piep, piep. Und eigentlich hat das Ganze angefangen damals mit diesem Song. Check it out, 2, 3, 4, Fellner, es ist nix der Fellner, wenn die Elche erzählen die Geschichte. Nichtsdestotrotz, ich bin es schon gewohnt, im TV-Funk, da läuft es nicht. Tja, sie war jung, das Herz so rein und weiß, und jede Nacht hat ihren Preis. Sie sagt, to the sweet, you got rap to the heat, ich verstehe, sie ist heiß. Sie sagt, babe, you know, I miss my funky friends, mein Jack und Joe und Jill. Mein Funk-Verständnis, ja, das reicht zur Not, ich überreiß, was sie jetzt tut. Da legt bei mir die Nasen, spricht dafür, wäre das nicht noch Rauch. Das war Falco, das war damals der Beginn der neuen deutschen Welle. Ich geh mit dir, wohin du willst, auch bis ins Ende dieser Welt. Am Meer, am Strand, wo Sonne scheint, will ich mit dir alleine sein. Komm, geh mit mir den Leuchtturm rauf, wir können die Welt von oben sehen. So, now shall I tell you what's here? We'll be right back. können fliegen. Nina, dankeschön. 21.21 Uhr. Ach, schau mal, hier ist Radio Lady First. Live aus Rottweiler Stadionhalle. Willst dich haben, denn du findest mich schön. Ich muss sagen, das kann ich gut verstehen. Du machst Geschenke und wäschst bei mir ab. Und ich denke, dass ich's gut bei dir hab. Doch da gibt es eine Sache, die ich gar nicht leiden kann. Kommen deine feuchten Lippen zu nah an mich ran. Küssen verboten! Küssen verboten! Total verknallt ging ich nach Hause, kam sie hinter mir her und in der Pause wollte sie noch viel mehr. Sie dachte, dass sie mich mit Käsebrötchen kaufen kann und dann kamen ihre feuchten Lippen an mich ran. Faschingspartys läuft zur Zeit. Und bei uns gibt's noch alle Stimmung, Heavy Time, natürlich Deutsche Welle und Rock'n'Roll. Ram, ding dong, ram a lam, ding ding dong, ram a lam a lam a lam a lam a ding dong, ram a lam a lam a lam a lam a ding, ram a lam a lam a lam a lam a ding dong. Noch 5 Minuten auf Sendung, Nachtschwärmer. Ihr wisst, wo wir zu finden sind. Und wir grüßen ins zweite Radioland hier. Nämlich aus Rottweil. Jetzt einmal alle draußen hier. Ein Großin, der gebührt dich ein. Ein Großin. Rechtsmodeller, Leute. 21.09 Uhr, es war nur eine Minute, sind wir hier auf dem Kanal. Nachschirmer, wir grüßen zweite Haarenland. Macht's gut, schönen Fasching allerseits. Und wir sind in Rottweil hier in der Stadionhalle. Und hier geht die Party eigentlich jetzt erst richtig los. Peter Schilling ist schon eingetroffen, er tritt nachher irgendwann mal auf und gibt was zum Besten. Live aus der Stadionhalle Rottweil. So. 21.30 Uhr, Radio Ladies First aus Baden-Baden mit zwei Meldungen zur Verkehrslage. In Stuttgart-Degerloch ist die B27 beim Alpplatz wegen Bauarbeiten bis morgen 6 Uhr in beiden Richtungen gesperrt. Örtliche Umleitung. In Laufenburg, Kreis Waldshut, ist die Altstadt und der Grenzübergang Laufenburg wegen einer Veranstaltung bis 1 Uhr gesperrt. Der Durchgangsverkehr wird gebeten, Laufenburg zu meiden. Radio Ladies First aus Baden-Baden. Am Mikrofon bis 24